Radio KW am Wochenende. Mit Julia Vorpal, schönen guten Abend. Wir starten ins Wochenende und das ja hier traditionell mit den NRW-Lokalradio-Charts. Und das sind ihre 30 Lieblingssongs hier bei uns im besten Mix bis Mitternacht. Und den Anfang, also Platz 30, belegt in dieser Woche Olli Mörst mit Ab. Platz 29. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole. We stole the show. At least we stole. stole the show. At least we stole the show. That we are sold out, kisses fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go. But at least we stole the show. At least we stole the show. Platz 28. Radio KW. Your heart to ain't what it used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You stop the game. You taste it, the pain. I'm losing someone. A broken chains, don't even look back at this wasted moment's gone. Your heart to ain't what it used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You start the game. Forget about the past. You'll not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. You'll walk and make it. The taste in the pain of losing someone. Who broke your chains. Don't even look back at this wasted moment's gone. You're to anybody used to be. This is not to blame. You should be treated. You watch it fall as you can see. You start the game. The taste in the pain of losing someone. Who broke your chains. Don't even look back. Wasted moments gone. You're to anybody used to be. It's not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You start to get. 28 in dieser Woche für sommerliche Musik von Klingon de Riva haben wir gehört. So, Platz 27, darüber freue ich mich, weil ich den gern höre im Moment. Crow und die neue Single Bye Bye. Und Crow, der dreht gerade seinen ersten Film, einen Konzertfilm mit dokumentarischen Zügen. So hat es der Regisseur genannt. Und den kennen Sie auch, das ist nämlich Til Schweiger. Hat wahrscheinlich die Tochter gesagt, Papa, Papa, dreh doch mal was mit dem Crow. Hat er gemacht. Wir warten es ab, noch ist er nicht draußen. Wenn, dann hören Sie es hier bei uns. Und wir hören ihn jetzt erstmal musikalisch, ohne Film. Den Mann mit der Pandamaske auf dem Kopf. Crow und Bye Bye bei uns. Platz 27. Ja, yeah. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm. Er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bahn. Schaut aus dem Fenster, lässt gedankenfreien Lauf. Lehnt sich ganz entspannt zurück, denn er muss lange noch nicht raus. Paar Menschen steigen ein, andere wieder auf. Er wechselt grad das Lied und plötzlich stand da diese Frau. Und er dachte sich, wow. Sagte klar, der Platz ist frei. Sie lachte und er dachte sich, nun bitte komm. Sprich sie an. Das ist das Schönste, was du je gesehen hast. Und sie hat sicherlich kein Mann. Stell dich nicht so an, werd ich jetzt warten. Doch alles, was man hört, ist mein Herzschlag. Was soll ich nur sagen, irgendwas knockt mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Und sie steht auf, steigt aus und sagt Bye, bye, bye, bye, meine Liebe des Lebens. Und ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Doch was beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm. Sie hat Bock auf Shopping, also in die Stadt. Sie braucht so Sachen, die Frauen erleben brauchen. Bikini, eine neue Tasche. Und außerdem will sie schauen, also los. Ab in die Bahn. Zieht sich ein Ticket 4,70 für die Fahrt. Ist ja ganz schön hart. Doch dann sieht sie diesen Typ. Findet ihn süß. Setzt sich extra zu ihm hin und denkt sich, bitte, bitte, bitte, bitte komm. Sprich mich an. Es ist ganz egal, was du jetzt sagen würdest. Ich spring darauf an, also komm. Du bist mein Mann, wir gehören zusammen. Wenn ich jetzt warte, ich seh mein Herz. Was soll ich nur sagen, irgendwas lockt mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Und sie steht auf, steigt aus und sagt Bye, bye, bye, bye, meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Dass beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Bei uns in den NRW-Lokalradio-Charts. Crow und Bye Bye. Bis halb jetzt noch Years and Years aus London mit King, die 26 in dieser Woche. Und Quarps, auch aus London mit Walk, Platz 25. Fast 7 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Damit ist der beste Freund des Menschen das zweitbeliebteste Haustier bei uns. Doch wohin mit dem Vierbeiner, wenn wir zur Arbeit gehen? Nehmen Sie ihn doch einfach mit, denn ein Hund im Büro ist gut für die Stimmung, sagt der Fressnapftierarzt Dr. René Reinhold. Zudem gibt es natürlich auch Studien, die belegt haben, dass Blutdrucksenkung erfolgen kann, Stressreduzierung dadurch, aber auch Kopfschmerzen gelindert werden können. Und mehr Infos zu diesem Thema Hund im Büro gibt es auf unserer Seite fressnapf.de. Vorher muss natürlich der Chef sein Okay geben und auch die Kollegen müssen mit dem neuen Mitarbeiter einverstanden sein. Ich sollte eben an das Gassi-Gehen halt auch denken und ich sollte halt wirklich versuchen, im Fall Rituale, dass ich eben Meetings habe, Außentermine habe, vorher mit Kollegen abzusprechen, dass jemand die Betreuung für diesen Zeitraum meines Hundes übernimmt. Der typische Bürohund verträgt sich gut mit Artgenossen, ist erzogen und stressresistent. In der Fressnapfzentrale in Krefeld tummeln sich bis zu 60 Hunde gleichzeitig auf einem eigens eingerichteten Hundespielplatz mit genügend Auslauf und Hindernisparcours. Der Tillmann kommt morgens mit ins Büro und hat dann eben eine schöne Liegefläche bei mir im Büro, liegt also immer neben meinem Schreibtisch. Dann hat er natürlich regelmäßig Mittagspausen. Am besten ist, Sie probieren es einfach mal aus, am 25. Juni am Kollege-Hund-Tag. Alle Infos und Tipps für das Zusammenleben mit dem Vierbeiner im Büro finden Sie im Netz unter kollege-hund.de. Juhu, Windschutzscheibe kaputt. Windschutzscheibe gratis, Windschutzscheibe gratis. Kaputtes Karglas macht Spaß. Endlich wieder Sportwagen fahren oder nee, noch besser, ich fahr Wohnmobil. Ja, neue Autoscheibe gratis mit Kaskoversicherung, das können alle. Aber bei Lackas gibt's beim Scheibenwechsel einen Tag Sportwagen oder Wohnmobil fahren geschenkt. Und wer richtig auf den Geschmack kommt, kann sich ab 79 Euro pro Tag auch Wohnmobile mieten. Jetzt überall bei Autolackas. Erleben Sie die wohl schönste Natursteinausstellung am Niederrhein. Das müssen Sie gesehen haben. Bei Baustoffe Lohrei in Wesel, Friedenstraße. Echt cool. Der Ford Kuga im Autohaus Berns. Der Kuga inklusive Navigationssystem. Jetzt als Kurzzulassung für nur 22.490 Euro. Ihr Preisvorteil satte 7.145 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Im Autohaus Berns. Ihrem Ford-Partner in Förde, Dienstlaken, Duisburg und Oberhausen. Und auf berns.com. Wenn Naturstein, dann lorei-baustoffe.de in Wesel, Friedenstraße. Ruhrgenuss Plus. Immer ein Genuss. Das Restaurant Klosterpforte in Kamp-Lintfort. Genießen in stylisch gemütlichem Ambiente. Der ideale Rahmen für Familienfeiern oder Hochzeiten. Sichern Sie sich zudem jetzt schon Tickets für das Krimi-Dinner im September. Im Restaurant Klosterpforte. Die Radiosparbox. Geklickt. Gespart. Wir von Radio KW sind stolz auf unseren besten Mix. Lucia Dietz aus dem Radio KW Frühteam hier. Und ganz besonders stolz sind wir, wenn wir die Künstler aus dem besten Mix zu uns in den Kreis Wesel holen. Mit Hits wie Are You Technology, We Must Be Crazy und Against the Tide ist auch er in unserem besten Mix. Radio KW präsentiert Radio KW. Der beste Mix. Platz 26.

Samstagabend die NRW-Lokalradio-Charts, eben Platz 25 für Quops in dieser Woche. Gleich David Guetta zusammen mit Emily Sondé, What I Did for Love auf der 24. NRW-Verkehr. 10:30 haben wir es gleich. Einmal Vorsicht auf der A2 Oberhausen Richtung Hannover. Zwischen Dortmund Nordost und Dortmund Mengede sind Tiere auf der Fahrbahn. Und A44 Düsseldorf Richtung Mönchengladbach zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Fichtenhain. 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Da ist im Moment nur ein Fahrstreifen frei. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space. I'm in your way. Schön weit weg. Weißer Sandstrand, Cocktail trinken, natürlich aus der Kokosnuss. Der Sommergeldregen. Hallo, Stefan Magenfeld hier aus dem landesweiten Geldregenstudio. Sie gewinnen hier morgen irgendwann garantiert mindestens 10.000 Euro. Stellen Sie sich unter den Sommergeldregen und holen Sie sich Ihr Geld. Versuchen Sie sich jetzt schon zu bewerben. Rufen Sie jetzt an. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Mindestens 10.000 Euro. Platz 23. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love Radio KW. Song von Kelly Clarkson, Platz 22 in den NRW-Lokalradio-Charts am Freitagabend. Hallo. Radio KW. Als nächstes ein junger Mann aus Osnabrück, der wirklich eine ziemlich steile Karriere im Moment hat. Robin Schulz. Aus dem Nichts hat er sich mit seinen Remixen von Waves und Prayer in C in die deutschen Charts katapultiert, muss man echt sagen. Und jetzt gehört er zum Line-Up der ganz großen Elektro-Festivals im Sommer. Und das Schöne ist, er ist dabei so sehr am Boden geblieben. Zumindest lesen sich seine Interviews so. Robin Schulz weiß, wo er herkommt und lädt genau da zwischen dem ganzen Rummel am liebsten seine Akkus auf. Nämlich zu Hause. Platz 21 in dieser Woche für Headlights. Robin Schulz im besten Mix. Headlights. Oh, Cause you're always trying to get ahead of life. But baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay, then I could keep you warm at night. Stefanie Heinzmann. In the End, Platz 20 bei uns am Freitagabend in den NRW-Lokalradio-Charts. Und bei der Meldung zu Frau Heinzmann bin ich zugegebenermaßen ein kleines bisschen skeptisch geworden. Sie wird nämlich in der Jury der neuen Popstars-Staffel sitzen. Zusammen mit Miss Platinum und Choreografin Bella Garcia. Die kenne ich nicht, aber die anderen beiden, Miss Platinum und Stefanie Heinzmann, sind ja eigentlich sehr, sehr cool, sodass das mit Popstars in diesem Jahr vielleicht echt was werden könnte. Wir warten es ab. Stefanie Heinzmann eben gehört Platz 20 in dieser Woche. Und die 19 geht an Jason Derulo und Want to Want Me. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. Uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, vergesse ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Trägt seine Haare immer noch wie früher. Und du tanzt genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Dass ich dich immer noch nicht geh, dass ich dich immer noch nicht geh, auch wenn es längst Zeit wär zu gehen. Afraid to go to Radio ABC. Elvi Lichtblicke. Lichtblicke ist unsere Hilfsaktion von hier. Und das nicht nur in der Weihnachtszeit. Mit Ihrem Geld unterstützen Sie Kinder und Familien in NRW, die unverschuldet in Not geraten sind. Übrigens ausgezeichnet mit dem DZI-Spendensiegel. Mehr Informationen auf lichtblicke.de. Kulthits und das Beste von heute. Radio KW. Der beste Mix. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Radio KW Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Britta Grusenbaum, guten Abend. Das Wetter, Regenschauer um 12 Grad. Griechen heben Milliarden von Bankkonten ab. Bayern wehrt sich gegen Rücknahme von Atommüll. Kurz vor dem Sondergipfel zu dem Schuldenstreit wächst in Griechenland die Verunsicherung. Viele Menschen fürchten um ihre Ersparnisse und heben Geld ab. Nach Schätzungen wurden allein in dieser Woche 4 Milliarden Euro von den Bankkonten abgehoben. Am Montag wollen die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder versuchen, doch noch zu einer Lösung im Schuldenstreit zu kommen. Finanzminister Schäuble konnte heute auch nur noch mit den Schultern zucken. Nicht mal er weiß, ob bei dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone am Montag irgendwas rauskommt. Der Ball liegt in Griechenland, sagt Schäuble. Die Regierung dort muss mit Reformen weitermachen, sonst fließen keine Hilfsmilliarden mehr. Aber genau das lehnt die Regierung Tsipras ab. Kürzen und sparen, das will sie keinem mehr zumuten in Griechenland. Die Beteiligten stecken in einer Sackgasse. Noch spucken die Geldautomaten in Griechenland Euros aus. Die Europäische Zentralbank hat nochmal für die griechischen Banken Notkredite bewilligt. Jörg Ratsch, Hauptstadtstudio Berlin. 23.000 Glockenschläge für 23.000 Menschen, die bei ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken sind. Mit diesem spektakulären Totengeläut hat das Erzbistum Köln am Abend an die Flüchtlingskatastrophen seit dem Jahr 2000 erinnert. Insgesamt beteiligten sich an dem Solidaritätsabend 230 Kirchen in NRW. Bei einer ökumenischen Gedenkfeier kritisierte Kardinal Wölki die derzeitige Flüchtlingspolitik. Morgen ist Weltflüchtlingstag. Zeitgleich wird in Deutschland zum ersten Mal ein Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung begangen. Der deutsche Atommüll aus dem Ausland soll auf 4 Bundesländer aufgeteilt werden. Darunter ist zum ersten Mal auch Bayern. Diesen Plan hat Bundesumweltministerin Hendricks ausgearbeitet. Es geht um 26 Kastoren, die in Deutschland nach der Wiederaufbereitung des Atommülls in Frankreich und Großbritannien zurückgenommen werden müssen. Doch Bayern legt sich quer. Die CSU stellt sich quer bei dem Gedanken, Atommüll aufzunehmen. Ein unfreundlicher Akt, schimpft die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Das Konzept sei ja gar nicht mit den Ländern abgestimmt. Staatskanzleichef Huber fährt sogar die ganz großen Geschütze auf. Bayern könnte am Ende die ganze Energiewende scheitern lassen. Die Umweltminister der anderen Länder signalisieren dagegen Zustimmung. Sie haben schon von sich aus angeboten, Kastoren aufzunehmen. Benedikt Wenk, Hauptstadtstudio Berlin. Victoria von Sebastian Schipper hat die Goldene Lola für den besten Film gewonnen. Der in Echtzeit gedrehte Berliner Thriller holte insgesamt 6 Trophäen und war damit klarer Sieger bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Bester Hauptdarsteller wurden Friedrich Lau und die Spanierin Laia Costa für ihre Rollen in Victoria. Die Geschichte eines Bankraubes holte auch die Preise für beste Regie, Kamera und Musik. Der Film läuft aktuell im Kino. Börse aktuell. Nach einer 3-tägigen Gewinnserie haben die US-Aktienmärkte im Minus geschlossen. Der Dow Jones verlor 0,5% und lag bei 18.014 Punkten. 1 Euro ist 1,1352 Dollar wert. Das waren die Nachrichten mit Britta Grusenbaum. Das Wetter. Es fallen immer wieder Schauer im Land. Die Werte sinken bis auf 8 Grad. Der Samstag bringt erst Wolken und Regenschauer. Am Nachmittag lässt der Regen danach und dann kommt auch ab und zu die Sonne durch. Es bleibt aber kühl. Die Höchstwerte erreichen 18 Grad. Der Sonntag wird ungemütlich. Es gibt Schauer, die kräftig ausfallen und auch einzelne Gewitter sind drin. Mit bis zu 22 Grad wird es ein bisschen wärmer. NRW Verkehr. Vorsicht A40 Essen-Dortmund. Zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Dortmund-Gleis sind Fußgänger unterwegs. Radio KW am Wochenende. Und da gibt's jetzt die Plätze 15 bis 1 der NRW-Lokalradio-Charts. Ist ja immer freitagsabends hier bei uns. Das sind Ihre Lieblingslieder aus dem Radio. Und die 15 geht in dieser Woche an Omi und Cheerleader. Ich bin Julia Vorpeil. Schönes Wochenende. Always right. 14. Radio KW. Der beste Mix. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the boy on the moon. So honey, hold my hand, you're like making me wait for it. I feel like I could die walking up to the room. Oh yeah, late night watching television, but how did we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. Yeah, we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread, baby. Late night watching television, but how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah! Platz 13. Next level. on the rooftop, surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, Young and Free, saying it's the one on my DK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Freuen sich auch. Es ist Freitag, die Stimmung ist super. Platz 13 eben gehört in den NRW-Lokalradio-Charts in dieser Woche für Don't Worry. Und ja, davon könnten sich die nächsten Kollegen auch ein Scheibchen abschneiden. Jetzt wird's ruhiger, melancholischer und ein bisschen tragisch. Deine Nähe tut mir weh. Von Revolverheld. Best Mix. Platz 12. Ich kenne jeden deiner Atemzüge. Nichts an dir ist fremd. Es gibt wohl niemanden, der dein Leben besser kennt. Damals an diesen heißen Sommertagen ließen wir uns vom Bootssteg treiben und wir haben uns geschworen, ewig Freunde zu bleiben. Spucke Hand drauf. Was wäre wohl aus uns geworden, den Kindern aus dem hohen Norden, den besten Freunden, seit ich denken kann. Die Jahre sind ins Land gezogen, ich hab mich immer mehr belogen, weil ich nie die richtigen Worte fand. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns einfach mehr sehe, als wir beide sind. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns beiden mehr sehe. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns einfach mehr sehe, als wir beide sind. Deine Nähe tut mir weh. Den Sommer in den 80ern, den hab ich nie vergessen. Wir haben beide so viel erlebt und treffen uns freitags zum Essen. Du bist immer noch das Mädchen von damals mit den Sommersprossen im Gesicht. Du erzählst von großen Abenteuern und lachst viel, wenn du sprichst. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns einfach mehr sehe, als wir beide sind. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns beiden mehr sehe. Deine Nähe tut mir weh, weil ich in uns einfach mehr sehe, als wir beide sind. Deine Nähe tut mir weh. Was wäre wohl aus uns geworden, den Kindern aus dem hohen Norden, den besten Freunden, seit ich denke. Lokalradio-Charts in ihrem Radio am Freitagabend bis halb noch die Plätze 11 und 10. Einmal Evener und Fade Out Lines. Der Franzose mit dem Schuh-Tick. Ja, ich meine, 20 Paar Sneaker, das ist ein Schuh-Tick, oder? Und Platz 10 geht in dieser Woche an den sehr, sehr erfolgreichen Coversong von Felix Jähn gemeinsam mit Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Das noch bis halb 12. Schön ab. In 7 Tagen zum Führerschein mit Peters Intensivfahrschule. Hohe Bestehensquote und 30% weniger Fahrstunden. Zweirad, PKW, LKW und Bus, Aus- und Weiterbildung. Alles in Rekordzeit möglich. Peters Intensivfahrschule in Wesel, Trappstraße 16. Infos auf my-piff.de. Nachrichten, Wetter und Verkehr. Jede Stunde aktuell. Mit uns sind Sie 100% informiert. Führerschein in Rekordzeit oder ganz entspannt. Beides geht in Peters Intensivfahrschule. Infos auf my-piff.de. Juhu, Windschutzscheibe kaputt. Windschutzscheibe gratis, Windschutzscheibe gratis. Kaputtes Karglas macht Spaß. Endlich wieder Sportwagen fahren oder nee, noch besser, ich fahr Wohnmobil. Ja, neue Autoscheibe gratis mit Kaskoversicherung. Das können alle, aber bei Lackas gibt's beim Scheibenwechsel einen Tag Sportwagen oder Wohnmobilfahren geschenkt. Und wer richtig auf den Geschmack kommt, kann sich ab 79 Euro pro Tag auch Wohnmobile mieten. Jetzt überall bei Autolackas. Say it from the top of the Empire State. Say it from the heart of the Golden Gate. That you wanna be with me, you wanna be with me. And no longer will you wait. Say it from the top of the iPhone Tower. Say it every minute of every hour. And baby, if you will be through, you just have to ask me for a ride. The fainter we go into the fade out line, the down. We're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. Nobody. Felix Jähn im besten Mix, Platz 10 in den NRW-Lokalradio-Charts. Bei uns gleich Platz 9 für Ed Sheeran und Photograph. NRW-Verkehr. Gleich 11:30, wir gucken kurz raus auf die Autobahn. Eine Warnmeldung habe ich. Vorsicht auf der A40 Essen Richtung Dortmund. Zwischen Dortmund-Lütgen, Dortmund und Dortmund-Klei sind Personen auf der Fahrbahn.

walk away, turn my back, but I can't do that. Oh no, I can't do that. I love you more than just what's in the bank, and that's a fact, and that's a fact. Let it go when you're at home. Give me your heart, give me your soul. Love like it used to be. You used to make me happy. Give it up. dieser Woche auf Platz 7 bei uns in den NRW-Lokalradio-Charts am Freitagabend. Und die vier, die haben zwei ziemlich fette Auftritte hinter sich am letzten Wochenende. Einmal hat sie Taylor Swift bei einem ihrer Konzerte auf die Bühne geholt und mit ihnen Cool Kids gemeinsam gesungen. Auch eine gute Promo. Und dann durften sie noch bei Hillary Clintons Kampagne zur Präsidentschaftswahl in New York auftreten. Auch das haben wahrscheinlich ein paar Leute gesehen. Und was soll ich sagen, in unseren Charts hat es auf jeden Fall gewirkt. Von Platz 23 in dieser Woche rauf auf die 7. Die nächste Nummer kommt von Meghan Trainor, heißt Lips Are Moving und ist Platz 6. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got straight overdue. Somebody new. You can buy me diamond earrings and na-na-na-na-na-na-na-na-na. But I smell her on your collar, so go ba-ba-ba-ba-ba-ba. I know you're lying, cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Talking round in circles with your tongue. I gave you bass. Shout! Radio KW. Mitternacht. Die NRW-Lokalradio-Charts sind am Treppchen angekommen. Ihre Plätze 3 bis 1. Platz 3 geht in dieser Woche an Kygo und Firestone. Platz 2 an Herbert Grönemeyer und Fang mich an. Und die neue Nummer 1 ist die alte Nummer 1. Lost Frequencies und Are You With Me. Hören Sie alles noch bis Mitternacht bei uns im besten Mix. Ich bin Julia Vorpeil, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Du reizt, du machst. du mich trägst, wie du dich vergisst, wie du streunst, dich verläufst, Tag und Nacht vermischt, wie du in mein Meer stichst, geflissen lebst. Das Radio ABC. I wie Informationen. Ob es eine Baustelle auf der Hauptverkehrsstraße in der Innenstadt gibt oder in Berlin eine wichtige politische Entscheidung getroffen wird, bei uns sind Sie bestens informiert. Jeden Tag rund um die Uhr. Kompakt und nützlich. Das sind Informationen bei uns. Mehr davon gleich in unseren Nachrichten. Sie hören das Rahmenprogramm der Radio NRW GmbH in Oberhausen für den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich im Sinne des Landesmediengesetzes ist Jan-Uwe Brinkmann. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?